und in der Englisch. Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Fied. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Oh, it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Bob Dylan der frühen 60er Jahre. Ziemlich einfach instrumentiert, so wie man ihn damals kannte. Gitarre, Mundharmonika und Stimme. Und das war alles. Don't think twice, it's all right. Ja, wir hatten die Idee, Bob Dylan doch mal 2 Stunden nochmal oder schon wieder im Soundcheck vorzustellen. Warum, wieso, weshalb? Na, es gibt so einen kleinen Aufhänger. Am 15. Juni 1965, also ziemlich genau vor 30 Jahren, hat er zusammen mit Al Kooper und Mike Bloomfield eine Single herausgebracht, beziehungsweise nicht rausgebracht, aber doch produziert, und die hieß Like a Rolling Stone. Und es gab viele neue Fans aufgrund dieser Single und es gab viele, die sind abgesprungen. Er hatte sich damals mit dieser Platte nämlich vom Sound sozusagen elektrifiziert. Ein berühmtes Datum ja mittlerweile. Er ist ja dann auch bei einem Festival mit elektrischer Verstärkung aufgetreten. Das gab dann noch eine größere Sensation. Dieses ist also ein kleiner, klitzekleiner Aufhänger für die heutige Nachtsendung hier im DLF Nachtradio innerhalb des Soundchecks. Und es geht dann auch weiter jetzt mit Bob Dylan. Wir werden allerdings auch andere Künstler hören, allerdings mit Bob Dylan Kompositionen. Er aber jetzt erstmal wieder selbst mit She Belongs to Me. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. For Halloween, buy her a trumpet, and for Christmas, get her a drum. The sun was shining, he was lying in bed, wondering if she changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said her life's together, sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes. Heading out for the old East Coast, Lord knows he's paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. And they drove that car as far as they could, abandoned it out west. and split up on the docks at night. Both agree and it was best. And she turned around to look at him as he was walking away. She said, this can't be the end, we'll meet on another day on the avenue, tangled up in blue. He had a job in the old North Woods, working as a cook for a spell. But he never did like it all that much, and one day the axe just fell. When he drifted down to L.A., where he reckoned to try his luck, working for a while in an airplane plant, loading cargo onto a truck. But all the while, he was alone, the past was close behind. He'd seen a lot of women, but she never escaped his mind. And he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place. I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in a spotlight so clear. And later on, as the crowd thinned out, I was about to do the same. She was standing there in back of my chair, said, tell me, what's your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe, tangled up in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. Thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. From me to you, tangled up in blue. He was always in a hurry, too busy or too stoned, and everything that she ever planned just had to be postponed. He thought they were successful, she thought they were blessed with objects and material things, but I never was impressed. And when it all came crashing down, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was I keep on keeping on like a bird that flew, tangled up in blue. So now I'm going back again. I got to get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are doctors' wives. Don't know how it all got started, don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Tangled up in blue. Tangled Up in Blue, Bob Dylan. Diesen Song habe ich hier runtergepickt, sozusagen von einer Platte, beziehungsweise einer Reihe von Platten, die da heißt The Official Bootleg Series Volume 1 bis 3 oder Hasta Tres, wie immer man das bezeichnen will, also 1 bis 3. Das kam 1991 raus und wie der Titel schon vermuten lässt, gab es das auch als inoffizielle Bootlegs Jahre vorher. Wir gehen aber jetzt zurück ins Jahr 1965, da hat Bob Dylan zwei LPs rausgebracht, Bring It All Back Home und Highway 61 Revisited, und die Reaktion hätte eigentlich nicht extremer sein können. Für die einen Fans war er der Verräter und Opportunist mit diesen Platten und für andere ein Genie und Messias. Warum, wieso, weshalb? Nur er ist halt zu etwas zurückgekehrt, wo die meisten gar nicht vermutet hätten, dass er schon mal da war, nämlich zum elektrifizierten Rock. Er hatte das auch schon vorher immer mal gemacht auf verschiedenen Platten. Es gab sozusagen in Anführungsstrichen jetzt mal elektrische Songs auf allen Platten vorher. Da darf man sich also nicht täuschen. Es gab sogar mal eine Single 1962. Also es war nichts Neues. Er ist also nicht insgeheim manipuliert worden, um hier nochmal ein paar Mark mehr zu machen. Er beschloss eigentlich für sich allein zum Rock zurückzukehren halt und Erzählweise und Meinungsäußerung des Folksongs aber jetzt mitzunehmen. Also es kam ja da was Neues zusammen. Und die Kontroverse darüber, warum Dylan ein Schlagzeug hinzufügte und den aktuellen Inhalt dann aber wegließ, lenkte eigentlich dann doch die Aufmerksamkeit von einer anderen Entwicklung, einer sehr bedeutenden, ab. Denn Dylan war mit diesen beiden LPs, mit diesen beiden Alben dabei, eine Art Ausdruck zu erschaffen, den es in der Popmusik ja vorher nicht gegeben hatte und im Rock. Also Dylans Version des Folkrock war sowas wie ein Wendepunkt der populären Musikkultur. Man darf ja nicht vergessen, dass vor diesen beiden Alben auch die Platten der Beatles oder der Stones bestenfalls dümmliche oder oberflächliche Texte verwendeten. Und das hat sich dann mit Bob Dylan geändert. Und ein Song spielte da eine große Rolle. Und den hören wir jetzt, Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Home. Up jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Es gibt viele Kritiker, die halten diesen Song für den besten Rocksong, der überhaupt je geschrieben wurde. Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Dieser Rolling Stone Song behandelt den Verlust von Unschuld und die Rauheit der Erfahrungen. Mythen, Hilfskonstruktionen und alte Glaubenssätze zerfallen, um eine Realität zu enthüllen, die einem alles abverlangt. Bob Dylan sieht hier einen Horror, den jeden überkommt, der plötzlich ausbricht, nachdem er eine bestimmte Lebensweise ad acta gelegt hat. Und für manche ist ja so eine Erfahrung befreiend, anderen bringt sie halt Panik und Hilflosigkeit. Da ist von einem Schulmädchen die Rede. Und dass er hier bloßzustellen scheint, aber er meint damit vermutlich jeden, der sich davor fürchtete, seinen Kokon zu verlassen und ohne Eltern, ohne Gerüst oder Krücken ins wahre Leben hinauszugehen. Und aufgeschrieben wirkt dieser Song, hat er selbst gesagt, im Text härter als bei seinen gesungenen Darbietungen. Und er sagte mal, das ist ein Song, der das Leben eines Dropouts für die zu preisen scheint, die es ertragen können. Und geht über in Mitgefühl für die, die aus ihren bürgerlichen Verhältnissen herausgefallen sind, und beinhaltet natürlich auch die, die es sich nicht gewagt haben, da rauszugehen. Und so, jetzt kommen wir mal, wie angekündigt, zu einer Bob Dylan-Interpretation. Es gab ja zum 30-jährigen Bestehen seiner Karriere ein großes Konzert, bei dem viele berühmte Leute mitgemacht haben, unter anderem Neil Young, Eric Clapton, Tom Petty, Roger McQueen, die wir auch alle noch hören werden. Jetzt ist eine Nummer von Dylan an der Reihe, You Ain't Going Nowhere, und ich lasse einfach Johnny Cash erklären, wer da mitmacht. Hope you're having fun tonight, Bob, we love you. I'd like to introduce three brilliant young women making a great contribution to this generation of music. Great songwriter performers. Please make welcome Sean Colvin, Mary Chapin Carpenter, and Roseanne Cash. ¶¶ great warm clothes and the railings roll. Get your mind up for wintertime, 'cause you ain't going nowhere. Ooh-wee, we're right behind. Tomorrow's the day. Putting me on. God said no. Abe said what? God said you can do what you want, Abe, but the next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, hold on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Well, Fatty Popman, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, and blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Highway 61 Revisited. Diese Highway 61 führt übrigens von Dallas über Minneapolis und durch Wisconsin hinab zum Bluesland Mississippi. Und dieser Blues-Shuffle erhält ja einen besonderen Akzent durch eine Polizeiwagen-Sirene, die er da ständig einsetzt. Bemerkenswert ist aber auch die Bottleneck-Gitarre und ein leises Klavierspiel, das man eigentlich kaum noch hören kann, vielleicht ein bisschen zu weit zurückgenommen. Und der Text beginnt mit einer Bibelauslegung, die an Bill Cosby erinnert, schrieb mal ein Kritiker, eher dann an einen Holy Blues. Und der Song wird ja dann mit zunehmender Länge immer bizarrer, als ein gewisser Georgia Sam, dann Poor Howard, das sind Folklore-Gestalten, dann Mac the Finger oder Louis the King auftauchen oder der mystomagische siebte Sohn vorbei promeniert. Und in der letzten Strophe, die ist besonders bizarr, wird ein Konzertpromoter gefragt, ob er einen neuen Weltkrieg veranstalten könnte. Und er sagte, er wolle es zumindest versuchen. Jetzt hier um 1.36 Uhr im DLF Nachtradio im Soundcheck. Mal weiter mit einem Song, wieder von Bob Dylan. Klar, es geht nur um Songs von Bob Dylan, die sind zwei Stunden, heißt Lay, Lady Lay und ist von einem Live-Doppelalbum. Das heißt Before the Flood. Ooh. 1969 war das Jahr von Woodstock. Ich glaube, jeder musste damals stoned gewesen sein oder, wenn er in Amerika lebte, eben in Woodstock gewesen sein. Als Musiker vielleicht eine psychedelische Platte aufnehmen, zumindest ein verstörtes Betragen beweisen, um Betragen vorweisen, um damit zu beweisen, dass er von Vietnam betroffen war. Was machte Bob Dylan? Er verstörte wiederum auch, allerdings auf eine andere Art. Jeder fragte sich, wohin würde der Rock'n'Roll gehen? Zum Ende der 60er Jahre 1969. Nun, für ihn ging es nach Nashville. Er machte eine Platte dort, eine sehr private Platte, Nashville Skyline. Und viele Rezensionen betonten, was nicht auf diesem Album war. Kein Protest, keine Verbitterung, kein drogenbeeinflusster Symbolismus, keine Hipness. Und viele fragten Bob Dylan damals, wie konntest du uns dieses antun? Das war ein Song daraus, Lay, Lady, Lay, also im Ursprung. Diese Version wurde natürlich viel, viel später aufgenommen. Jetzt mal wieder ein Song, interpretiert. Eben nicht von Bob Dylan geschrieben, aber interpretiert von einem Stones-Mitglied, der jetzt gerade hier bei uns bald auf Tournee gehen wird, Ron Wood. Ladies and gentlemen, please welcome a great friend of mine, Mr. Ronnie Wood. And the song has 7 days. Could I shine the sun in the sky? It's kissing in the valley, thieving in the alley, fighting every inch of the way. Trying to be tender with somebody I remember on a night always brighter than the day. Just like I expected, she'll be coming on soon. 7 more days and all that'll be gone. remember. And the night's always brighter than the day. Ja, jeder, der behauptet, Bob Dylan könne nicht singen, hat eben Ron Wood noch nicht gehört. Das war seine Version von Seven Days. Jetzt gleich wieder der Meister himself. Ein Lebewohl-Song. So könnte man sagen, ein Lebewohl auf verschiedenen Ebenen. Denn es war sowohl ein Adieu an jede Beliebige, könnte man auch fast sagen, seiner Frau. Und ein Lebewohl allerdings auch an die Linke in den 60er Jahren oder auch an seine eigenen jugendlichen Illusionen. Und das zeigt Bob Dylan in Konversation mit sich selbst. Er ist das Waisenkind, das sich selbst sagt, forget the dead you've left, they will not follow you. Also vergiss die Toten, die du zurückgelassen hast, sie werden dir nicht folgen. Aber das ist hier keine Grabschrift, denn eine andere Zeile lautet, strike another match, go start a new, entzünde ein weiteres Streichholz, fang nochmal neu an. Es ist, glaube ich, klar, um was es geht. It's all over now, baby blue. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is up going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue. All over now, baby blue von Bob Dylan. Kommen wir zu einem laut Kritiker unheimlichen, komplizierten Liebeslied, vielleicht zu seinem besten Gedicht, Visions of Joanna. Es soll, Zitat, unaufhörlich die physische Welt zu transzendieren versuchen, die Idealwelt zu erreichen, in der die Visionen von Johanna Wirklichkeit werden, was nie geschehen kann. Doch ist das Leben ohne diese Suche wertlos. Das ist das Paradoxon von Visions. Hier sind Visions of Joanna. Ain't it just like the night? They play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we all do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. From the opposite lawn. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and these visions of Joanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, they whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself just who, but who, it's them or him, it's really insane. But Louise, she's alright, she's just near. She's delicate, she seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Joanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. These visions of Joanna have now taken my place. Little boy lost, he takes himself so seriously. He brags of his misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall, while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But even Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him, saying, name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once had flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was owed. On the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. The harmonicas play the skeleton keys and the rain. And these visions of Johanna are now all that remain. So, leider kann ich jetzt von dem folgenden Song nur noch eine knappe Minute spielen, aber es geht hier nachher nach den Nachrichten weiter hier im Soundcheck mit Musik von Bob Dylan. Admit that the waters around you have grown.